liege still in diesem Zimmer, nah bei ihr. Die große Welt da draußen, so weit weg von hier. Es gibt heute Nacht nur sie und mich, diesen Augenblick mehr nicht. Als ob die Welt sich zum letzten Mal dreht. Ich hab das alles hier schon tausendmal geträumt. Stand so oft kurz davor und hab es doch versäumt. Das Wort Ekstase ist banal und das Wort Glück klingt jetzt so schal. Für das, was ich heut Nacht mit ihr erleb. Und ich bet zum Himmel, dass es weitergeht. Hey, lieber Gott, kannst du mich hören? Brauch deine Hilfe, hab nen Plan. Doch dafür muss ich von dir wissen, wie man unsterblich werden kann. Mein Himmel ist nicht über den Wolken, mein Paradies ist jetzt und hier. Hey, lieber Gott, kannst du mir helfen? Ewigkeit gibt's nur bei dir. Ich wollte immer schon mal einfach nur so sein. Aufgehoben und geborgen, nicht allein. Und lass mit endlosem Vertrauen hinter meine Masken schauen. Weil ich liebe, weil ich fühle, weil ich leb. Und ich bet zum Himmel, dass es weitergeht. Hey, lieber Gott, kannst du mich hören?